Hallo und willkommen zur Veranstaltung vom Bundesarbeitskreis Shalom in Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen. Heute unter anderem dem Linksnet, der Linksjugend Solid Leipzig, dem Studentenrat Uni Leipzig und dem Verein DIKA e.V. Zum Thema Antiziganismus in Europa. Dazu begrüße ich zu meiner Linken Anna Striethorst von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel. Und zu meiner Rechten Max Wegener von der Linksjugend Leipzig und Teilnehmer auch der Ungarn-Delegationsreise des BAK Shalom, die vor, ich glaube, einem Monat, anderthalb ungefähr, stattgefunden hat. Ich stelle jetzt kurz beide vor und sage dann kurz einleitend was. Im Anschluss daran wird Anna ein paar grundlegende Informationen und auch weiterführende zum Thema Antiziganismus geben. Dann wird Max über die Delegationsreise berichten und wir gehen dann in eine offene Runde Fragen, Diskussionspunkte, die wir dann hier ansprechen können. Anna arbeitet, wie ich schon gesagt habe, als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel seit 3 Jahren zum Thema Roma, hat dazu schon verschiedene Seminare und Bildungsprojekte für Roma organisiert zum Thema Migration der Roma und europäische Freizügigkeit, Veranstaltungen organisiert und dazu auch Artikel und Texte veröffentlicht. Unter anderem hat sie mitorganisiert auch die Veranstaltung, die Konferenz am 11. Mai 2010 in Brüssel, Antiziganismus und Rassismus in Europa, die wiederum organisiert war eben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel. Max, wie ich schon sagte, ist Mitglied der Linksjugend Solid Leipzig, studiert hier Afrikanistik und ist Mitglied des Bundesarbeitskreises Shalom der Linksjugend Solid und war mit dem auch auf Delegationsreise in Budapest. Was der BAK Shalom ist, weiß ich nicht, ob ich das erklären muss. Es gibt über uns aber auch nochmal draußen vor der Tür unseren Selbstdarstellungsverleiher. Da kann man auch nochmal nachlesen, wer wir sind, was wir wollen, warum wir so heißen. Ja, das Thema Antiziganismus hat uns als Bundesarbeitskreis vor ungefähr einem Jahr auf die Tagesordnung haben wir das gestellt, weil wir mitbekommen haben, dass das zusehends ein Thema wird, was man behandeln muss. Und das Thema hat ja in den letzten Wochen auch eine immer größere Rolle oder spielt seitdem auch eine immer größere Rolle. Angefangen hat es in meinen Augen vor allen Dingen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Asylbewerberleistungsgesetz vor kurzer Zeit, wo das Bundesverfassungsgericht ja festgestellt hat, dass die bisherigen Zahlungen an Asylbewerber mit dem Grundgesetz schlichtweg nicht vereinbar sind. Das hat zu Reaktionen geführt, die schon sehr erstaunlich sind, wenn man schaut, dass der Bundesinnenminister, der ja immerhin auch oberster Verfassungsschützer in dem Sinne ist, dass er Verfassungsschutzminister ist, das Bundesverfassungsgericht im Endeffekt über Umwege dafür kritisierte, indem er behauptete, jetzt wieder heute in der aktuellen Debatte im Bundestag, vor zwei Wochen im Bundestag in der Debatte, dass Flüchtlinge jetzt aufgrund auch dieses Urteils vor allen Dingen aus wirtschaftlichen Gründen kommen, sprich, weil sie jetzt 50 Euro mehr bekommen, haben sie sich ausgerechnet, kommen sie jetzt auch alle nach Deutschland. Das negiert natürlich die eigentlichen Gründe für politische Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen wollen und die politischen Flüchtlinge, die aktuell gerade versuchen, nach Deutschland zu kommen, aus den osteuropäischen Ländern, sind ja vor allen Dingen Sinti und Roma. Das eingangs von mir dazu und ich gebe deswegen jetzt auch schon gleich sofort weiter an Anna. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein bisschen verschnupft, von daher, wenn ich zwischendrin rumhuste oder so oder zu leise spreche, könnt ihr das gerne ignorieren. Also ich habe meinen Vortrag in 3 Bereiche unterteilt. Das eine ist wirklich einfach mal ein Überblick, was ist Antiziganismus, wie ist er entstanden. Das zweite, wie äußert sich Antiziganismus heute im heutigen Europa. Und das dritte, wurde ich gebeten, eben auch was zur Roma-Politik der EU zu sagen, weil das für die ein sehr, sehr wichtiges Wirkungsfeld ist und eben deshalb hier auch nicht außen vor bleiben soll. Ja, was ist Antiziganismus? Zunächst mal ist es ein deutschsprachiger Begriff, der in den 80er Jahren analog zum Antisemitismus entwickelt wurde. In anderen Ländern spricht man eher von Roma-Phobia. Also dieser Begriff Antiziganismus wird wirklich nur im deutschsprachigen Raum verwendet und fällt natürlich dadurch auf, dass er das Wort Ziganismus, Zigeuner verwendet. Und das ist durchaus nicht unumstritten. Darüber wird sehr viel diskutiert. Antiziganismus beschreibt zum einen ein Set von Vorurteilen gegenüber das, was man Zigeuner nennt, also Roma und Sinti in Europa, aber gleichzeitig auch gegenüber denen, denen eine ähnliche Lebensweise unterstellt wird. Also dazu gehören die Fahrenden, die Jenischen in der Schweiz werden zum Beispiel auch Opfer von Antiziganismus, obwohl sie eben keine Sinti und Roma sind. Es gibt positive und negative Vorurteile, also eben sowohl die Musiker Roma als auch die kriminellen Roma. Ich finde es wichtig zu betonen, dass das aus einer Sinnstruktur kommt. Also es sind eben auch die positiven Vorurteile sind im Grunde genommen nur eine Umkehrung dieser negativen Stereotypen. Das ist das eine, die Vorurteile. Das andere ist natürlich die Praxis, die daraus entsteht. Also die Ausgrenzung von Roma, die Diskriminierung, die Verfolgung. Das muss man eben auch mit bedenken, wenn man über Antiziganismus spricht. Ich benutze, wenn ich über Antiziganismus spreche, auch heute hier bewusst das Wort Zigeuner. Denn die Vorurteile, die dort kreiert werden, die haben mit real lebenden Sinti und Roma in Europa nicht so viel zu tun. Also im Grunde genommen haben sie mit denen gar nichts zu tun, sondern Antiziganismus speist sich eben aus Projektionen der Mehrheitsgesellschaft, aus ja, Wünschen, die man eigentlich selber leben möchte. Man kann es nicht und hasst deswegen die Gruppe, die das vermeintlich kann. Also insofern eben der Begriff Zigeuner. Ich kann mich aber eben auch nicht nur auf den Antiziganismus beschränken, sondern muss eben auch über die Situation im heutigen Europa sprechen, über die Armut, in der Sinti und Roma leben. Denn ja, wir haben den steigenden Rassismus, wir haben die sozioökonomische Ausgrenzung. Das sind zunächst mal separate Phänomene, aber natürlich sind sie miteinander verknüpft. Also Armut führt nicht automatisch zur Verfolgung. Gleichzeitig ist aber eben Rassismus auch nicht die einzige Ursache der Armut, in der Roma in Europa heute leben. Dabei finde ich es allerdings auch wichtig zu sagen, wenn ich sage, Antiziganismus ist nicht die einzige Ursache, dann heißt es nicht, dass das irgendwie was mit der Lebensweise der Roma zu tun hat. Also es gibt eben das ganz klassische Stereotyp, das ist selbst gewählt, Roma wollen in dieser Armut leben, Roma wollen nicht sesshaft sein. Das ist natürlich nicht so, sondern wir haben eben eine Situation, in der Roma über Jahrhunderte lang ausgegrenzt worden sind, gezwungen worden sind, immer wieder ja, den Ort zu wechseln. Und wir haben ein Wirtschaftssystem, was systematisch Arbeitskräfte freisetzt, wo also einfach eine bestimmte Anzahl von Menschen in der Gesellschaft keine Arbeit findet, in Armut lebt, gleichzeitig eben nicht die soziale Unterstützung findet, die nötig wäre, um einer Verelendung vorzubeugen und die dadurch verelendet. Und wenn wir uns jetzt Roma heute in Europa anschauen, dann müssen wir eben sehen, dass da Jahrhunderte von Verfolgung, von Verelendung dahinter stehen. Und das hat wirklich zu so einem Teufelskreis von Armut geführt, von Ausgrenzung, der jetzt auch nicht irgendwie in 10 Jahren mit gut gemeinten Programmen verändert werden kann. Also wir müssen uns darüber bewusst sein, dass die Situation, in der Roma heute in Europa leben, eine ist, in der man vielleicht in den nächsten 2 bis 3 Generationen wirklich was tun kann. Also es ja, geht nicht in kurzer Zeit. Ja, wie ist das entstanden, was wir heute Antiziganismus nennen? Da gibt es natürlich eine Vielzahl von Theorien. Ähnlich wie beim Antisemitismus ja, ist es sicherlich nicht ein Faktor. Also man kann mal feststellen, Roma leben ja seit dem 14. Jahrhundert in Europa und sie werden in unterschiedlichen Wellen seitdem auch verfolgt. Also es gab Situationen, wo Sinti und Roma als vogelfrei erklärt worden sind in verschiedenen Gegenden von Europa. Also dass wirklich jeder nicht nur ja, das Recht hatte, sie zu töten, sondern es gab zum Teil sogar Verpflichtungen dazu. Und es gab auch Versklavung. Also in Rumänien wurden Roma bis 1860 versklavt. Ab dem 18. Jahrhundert haben wir etwas, was ja, moderner Antiziganismus genannt wird, der vor allem auf Klassifizierung und Kontrolle basiert. Das heißt, dass also zumindest eine Denkrichtung den Antiziganismus im Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft verortet. Das heißt, es gab ja, die industrielle Revolution, es gab eine kapitalistische Produktionsweise. Sinti und Roma, die vorher eben immer wieder dazu gezwungen waren, die Orte zu wechseln, Berufe anzunehmen, ja, wie Flickschuster, wie Kesselflicker und solche Sachen, also wo sie wirklich auch durch ihre Arbeit schon dazu gezwungen waren zu reisen, die passten in diese Produktionsweise nicht mehr rein. Und sie wurden bewusst eben auch als Gegenbild aufgebaut. Also wir haben eben auf der einen Seite so den fleißigen Fabrikarbeiter, der eben verwurzelt ist, seiner Arbeit nachgeht und dann eben als wirklich als Disziplinierungsmodell den Zigeuner, der eben herumreist, der faul ist, der zum einen zwar frei ist, politisch frei und sozial frei, aber der eben auch keinerlei Besitz hat. Also wirklich so als Abschreckung für die, die ja, diese Form der Fabrikarbeit, der Massenproduktion vielleicht hätten in Frage stellen können. Zum anderen wird es verortet in die Entstehung der Territorialstaaten, der Nationalstaaten. Also es ging eben darum, wirklich Nationalstaaten durchzusetzen. Und Roma, die eben nicht sesshaft waren, waren natürlich eine argumentative Gefahr gegen diese Nationalstaaten. Die passten nicht rein. Man hat auch eben versucht, ihre Mobilität einzuschränken, also ihnen Passierscheine verwehrt und Ähnliches. Aber es stellte eben wirklich auch so eine Flut- und Bodenideologie absolut in Frage. Daraus folgte eben das Ziel Assimilierung, Kontrolle, Disziplinierung. Und was es dafür brauchte, war eben die Erfassung. Also überhaupt erstmal herauszufinden, wo leben Roma in Europa, was machen sie, wie bewegen sie sich. Und das führte dazu, dass im 18. Jahrhundert wirklich so eine regelrechte Zigeunerwissenschaft entstand. Es gab einen Historiker, der hingegangen ist, also Heinrich Moritz Krellmann heißt der. Der hat 1787 ein Buch geschrieben, das heißt Historischer Versuch über die Zigeuner. Und da beschreibt er erstmal irgendwie das, was er sagt, was die Lebensweise der Zigeuner ist. Und versucht eben wirklich möglichst viel an Daten zu sammeln, um eben potenziell sie eben dann internieren zu können, disziplinieren zu können, überhaupt diese ganze Mobilität einzuschränken. Wir haben auch zu der Zeit schon Antiziganismus unter europäischen Philosophen. Also insbesondere Kant ist bekannt dafür, dass er sich also wirklich sehr negativ über sie geäußert hat. Also er hat sie primitive Rasse genannt, hat gesagt, dass sie durch ihre genetischen Anlagen niemals einen Trieb zur Tätigkeit entwickelt hätten. Also wirklich ganz stumpfer Rassismus. Marx zum Beispiel hat sie zum Lumpenproletariat gezählt. Und es gibt ganz viele Philosophen, Historiker, Wissenschaftler, die sich zu dieser Zeit über Roma geäußert haben und damit eben in der Öffentlichkeit ein bestimmtes Bild entwickelt haben, was nochmal auf die Stereotype, die eh schon da waren, draufkam. Dann Ende des 18. Jahrhunderts gab es den Beginn einer gezielten Assimilierungspolitik. Also unter Maria Theresia wurde zum Beispiel als Zwangsmaßnahme wurden Kinder in Heime gesteckt, um eben ihre Eltern dazu zu zwingen, sesshaft zu werden. Also solche Methoden, oder es gab eine systematische Erfassung der Polizeiakten, verschiedenste Schikanen, Einschränkungen, also dass Gewerbescheine verweigert wurden, sodass Zigeuner, die sogenannten, eben ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen konnten. Das hat sich, also es gab, wie gesagt, es gab Wellen, das hat sich mal verschärft, mal wieder reduziert. Eine ziemlich krasse Maßnahme, wie ich finde, gab es dann 1926, das sogenannte Landfahrergesetz in Bayern, das einfach per se vorgesehen hat, für alle, die, Zitat, nach Zigeunerart herumziehen, dass die in ein Arbeitshaus müssen, dass die 2 Jahre interniert werden können, ohne irgendeinen Vorwurf von kriminellem Tun, einfach nur, dass jemand eben mobil war, reichte aus, um ihn ins Gefängnis zu stecken für 2 Jahre. Ja, wir wissen eben dann, im Dritten Reich gab es eine Verschränkung von Rassismus, von Sozialdarwinismus. Sinti und Roma wurden, ähnlich wie Juden, ab 1933 sehr gezielt verfolgt. Es gab Zwangssterilisierungen, es gab das Verbot der Eheschließung mit Nichtdeutschen. Später ab 1936, 1937 die Internierung in sogenannten Zigeunerlagern. Und dann eben ab 1939 wirklich Deportation und Ermordung überall in Europa. Also es gibt Lager in, zum Beispiel in Serbien, in Belgrad, wo Tausende von Sinti und Roma erstmal litten und dann ermordet wurden. Wichtig ist, dass es nach 1945 keine Wiedergutmachung gab. Also es gab einfach keine Lobby. Es gab im Fall der Sinti und Roma auch keinen Staat, der irgendwie hätte die Interessen dieser Gruppe bei der UN zum Beispiel vertreten können. Und es gab halt in Deutschland wirklich die Haltung, das sei kriminalpräventive Verfolgung gewesen. Also der Bundesgerichtshof hat Mitte der 50er Jahre beschlossen, dass Sinti und Roma keine Wiedergutmachung zusteht, weil das sei eben Kriminalprävention gewesen, es sei keine rassistische Verfolgung gewesen. Und dieser Völkermord, dem man schätzt etwa 500.000 Menschen zum Opfer gefallen sind, der wurde erst 1963 durch die Justiz anerkannt und erst 1982 durch die Bundesregierung. Also wirklich sehr, sehr viel später. Und ja, was mindestens ebenso schlimm ist, diejenigen, die in den 30er Jahren, gab es Rasseuntersuchungen, also es gab mehrere sogenannte Zigeunerexperten, die halt insgesamt 30.000 Sinti und Roma untersucht haben und daraus Profile entwickelt haben, um festzulegen, ob sie jetzt reinrassige Zigeuner wären oder Mischlinge oder was auch immer. Und deren Expertise wurde einfach weiterverwendet und deren Akten wurden weiterverwendet. Also in den Polizeiakten der 50er, 60er Jahre tauchen einfach Unterlagen aus den 30er Jahren auf. Also es gab nie irgendwie wirklich einen Bruch zu dieser Zeit. Es hat sich ganz langsam geändert in den 70er Jahren, vor allem weil es eine Roma-Bürgerrechtsbewegung in Deutschland, aber eben auch in anderen europäischen Ländern gab, die eben wirklich klar gemacht hat, dass das nicht angehen kann. In dem Kontext zum Beispiel auch der Wunsch nach einem Denkmal, nach einem Erinnerungsmahnmal, das eben, wie ihr wisst, 2012 erst gerade vor wenigen Wochen eingeweiht wurde. Also so lange hat es gedauert. Also die ersten Entwürfe lagen wohl schon in den 80er Jahren vor uns, hat aber eben dann nochmal 20 Jahre gedauert. Das ist, wie gesagt, so der historische Überblick. Dann wie äußert sich Antiziganismus im heutigen Europa? Da muss man eben auch nochmal 20 Jahre zurückgehen, in die Zeit nach dem Ende der Sowjetunion. Es ist so gewesen, dass in der Sowjetunion gab es ja eine klare Assimilierungspolitik für Sinti und Roma. Also sie wurden gezwungen, sesshaft zu sein, wurden auch zur Arbeit gezwungen. Aber das führte gleichzeitig dazu, dass sie dann Arbeit hatten und dass eben zum Beispiel auch die Analphabetenquote massiv runtergegangen ist. Also dass sie einfach Schulbildung hatten, Arbeit hatten und eben diese Verelendung zumindest reduziert wurde. Zum Beispiel in Ungarn waren in den 80er Jahren 85% der Sinti und Roma waren erwerbstätig. Das ist etwa der Stand bei der Mehrheitsbevölkerung. Das ist heute genau umgekehrt. Also in Ungarn sind es heute 70% der Roma haben keine Arbeit, in manchen Regionen sogar 90%. Und insofern wird halt heute gesagt, Roma waren die größten Verlierer der Transformation. Sie verloren eben in Massen Arbeit. Also es war wirklich zu diesem Zeitpunkt, wo eben in Osteuropa auch so eine Art neoliberales Experiment gelaufen ist, wo wirklich alles verschlankt wurde, Verwaltung, Arbeit, es wurde halt überall eingespart und verschlankte Sozialsysteme wurden reduziert. Und wenig überraschend, die Gruppe, die sowieso am unteren Rand stand, fiel dann raus. Also ähnlich wie Migranten waren es dann Roma, die als erste ihre Arbeit verloren. Und das hat sich halt bis heute nicht wieder geändert. Wir haben gleichzeitig einen Anstieg von Nationalismus in diesen Staaten. Also wir hatten halt junge Staaten in Osteuropa, die eben, wo es wichtig war, eine eigene Identität zu entwickeln. Und die wurde auf Kosten der anderen entwickelt. Also beispielsweise in Bulgarien wurde die auf Kosten der Türken entwickelt, auf Kosten der Sinti und Roma. Und Ähnliches finden wir eben in den anderen osteuropäischen Ländern. Und wir haben die Besonderheit, dass es kaum Bewusstsein gibt für antiziganistische Vorurteile. Also all die Kampagnen, die es in den letzten 50 Jahren eigentlich zum Thema Rassismus gegeben hat, zum Thema Antisemitismus, die hat es eben in Bezug auf Antiziganismus nicht gegeben. Also es ist bis heute keinerlei Tabu, antiziganistische Sätze zu äußern. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch in dem Wissen über die Geschichte wider. Also es gibt einfach in den Lehrbüchern bis heute kaum Informationen zur Geschichte der Roma. Ja, welche Stereotypen gibt es heute in Bezug auf Zigeuner, in Bezug auf Roma und wo treten die in Erscheinung? Also wir haben das ziemlich umfassende Stereotyp, dass Roma kriminell sind, dass sie betrügerisch sind, korrupt, asozial. Sie kennen keine Werte, sie halten sich an keinerlei Gesetze. Und das findet sich regelmäßig in europäischen Zeitungen. Also es gab vor ein paar Jahren einen sehr krassen Fall der Schweizer Weltwoche, mit dem Titel, die hat halt getitelt, die Roma kommen, Raubzüge in die Schweiz, und hat eben Pi mal Daumen, 5-jähriges Roma-Kind mit einer Spielzeugpistole abgebildet auf dem Titel. Das ist glücklicherweise verurteilt worden, aber es gibt wirklich zahlreiche Belege dafür, dass die europäischen Zeitungen da einfach keine Skrupel haben, antiziganistische Ressentiments zu schüren. Es gibt die andere Sache regelmäßig zum sogenannten Battle-Business. Also das ist ganz interessant, also mit fast jedem, mit dem man über Sinti oder Roma spricht, kommt irgendwann auf, dass da ja irgendwelche Frauen betteln gehen und die werden morgens immer mit dem Mercedes hingebracht und abends wieder abgeholt, um eben zu zeigen, dass das eben so ein Business ist. Also ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da morgens an irgendwelchen Straßenecken stehen, aber es scheint irgendwie die Erfahrung von sehr vielen Leuten zu sein, dass das so ist. Lässt sich nicht wirklich belegen, aber gut. Und es wird halt ganz gezielt werden Sinti und Roma in die Nähe von Menschenhandel gerückt, von organisierten Verbrechen. Also es ist zum Beispiel nach deutschem Polizeirecht so, dass wenn eine Gruppe von 3 Personen sich zum Betteln verabredet, dann ist das wird das schon als eine Art Bandenkriminalität angesehen. Also gerade im Polizeirecht gibt es da noch sehr viele sehr komische Ansichten. Und eben im Bereich, jetzt gerade in dieser aktuellen Situation zum sogenannten Asylmissbrauch, wo eben dann gesagt wird, ja, das deutsche Verfassungsgericht entscheidet, dass es eben höhere Leistungen geben muss. Und das führt dazu, dass in Serbien Roma, die vorher nie darüber nachgedacht haben, nach Deutschland zu gehen, plötzlich aufbrechen und wegen, keine Ahnung, 100 Euro mehr plötzlich Asyl beantragen, was natürlich ziemlich absurd ist. 3 Minuten? Oh, okay. Dann gibt es das Vorurteil, sie seien faul, sie verweigern sich Arbeit und Ausbildung. Wir merken das zum Beispiel in der Debatte um Bildung, wo es halt regelmäßig heißt, dass ja ein guter Beruf für sogenannte Zigeuner einfach keinen Wert hätte. Also dass sie ihre Kinder nicht deshalb nicht in die Schule schicken, weil sie eben in schlimmer, prekärer Situation leben. Nein, sie tun das nicht, weil Bildung einfach keinen Wert hat. Also weil, ja, braucht man wohl offensichtlich nicht. Umgekehrt gibt es ja positive Verklärungen. Also gerade schon in der Romantik gab es immer dieses Bild von dem musizierenden Zigeuner, von der attraktiven Zigeunerin. Das hat sich bis heute gehalten, aber in einer bisschen merkwürdigen Form auch in der Hippie-Bewegung, wo eben dann die Freiheit und dieses Musikmachen so hervorgehoben wurde. Also in den 70er Jahren gab es zahlreiche Leute, die irgendwie Bauwagen oder diese Karawane von Sinti und Roma gekauft haben, um damit selber irgendwie durch die Gegend zu ziehen, weil sie das eben so attraktiv fanden. Aber wie ich eben schon sagte, es ist halt einfach nur eine Spiegelung dieses negativen Vorurteils von Wurzellosigkeit und Freiheit. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Stereotype, das sind, glaube ich, die wichtigsten. Die Roma-Politik lasse ich jetzt dann doch weg. Aber ich denke, wir kommen in der Debatte nochmal dazu. Dankeschön. Ja, erstmal vielen Dank für die grundlegenden Basics. Max, du warst mit dem Bakshalom auf Delegationsreise in Ungarn. Ja. Ich sage jetzt mal einleitend, Viktor Orban hat nach der letzten Wahl gesagt, es gab in Europa in der Geschichte linke Revolution, wir haben jetzt hier eine rechte Revolution. Welche Organisation habt ihr da erstmal getroffen in Ungarn und was sind sozusagen deine Eindrücke und was habt ihr von da sozusagen mitgenommen nach Deutschland wieder zurück? Wir haben uns zum einen mit dem European Roma Rights Center getroffen. Das ist eine NGO, die sich unabhängig von der EU gebildet hat und aber ausschlaggebend war für die Ostbeitritte der Staaten, die jetzt mit EU-Mitglied sind, weil die Roma-Problematik erst aufgeworfen haben. Mit dem European Roma Rights Center waren noch zwei Roma selber, einer aus der Slowakei und einer aus Ungarn, die auch grausige Berichte über das Schulsystem in Ungarn und mehr oder weniger die Internierung von ungarischen Kindern in Kellern unter schlechtesten Voraussetzungen in Sonderklassen für geistig Behinderte berichtet haben. Der andere Partner, mit dem wir uns getroffen haben, das war das Athena-Institut. Das ist eine Vereinigung von Politikwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die an der Erstellung von Hassgruppenkarten für Ungarn, aber auch für Europa arbeiten und da besonders aktiv sind als Zivilgesellschaft bzw. zivilgesellschaftlich und versuchen, ihre Arbeit zu machen, werden dabei immer weiter von den ungarischen Garden zum Beispiel bedroht. Also die treten in der Regel auch nicht mit ihrem Gesicht auf, sondern bloß mit Statements, um sich selbst zu schützen. Also die machen eine Arbeit, die sie sehr bedroht. Ansonsten haben wir noch eine alternative Stadtführung gemacht durch Budapest, wo es auch um Vertreibung und Ordnungspolitik ging, wie sie in Ungarn gehandhabt wird. Der 8. Distrikt galt als Roma-Zentrum mehr oder weniger in Budapest und dort war es besonders auffällig, dass überall Kameras waren, Polizeistreifen überall. Die Menschen, die dort gewohnt haben, hatten zum Teil keine Perspektiven, weil keine Arbeit vorhanden ist, weil sie ja ausgegrenzt sind durch die Gesellschaft. Und besonders auffällig war auch, dass dort ziemlich viel Müll vorhanden war. Die Stadt hat zwar versucht, Budapest ansonsten sauber zu halten, aber der 8. Distrikt war ziemlich vermüllt. Dann auf dieser Stadttour haben wir auch noch eine Roma-Frau besucht, die selber Musikerin ist. Und das war ziemlich interessant, weil sie sagte, sie ist Ungarin und fühlt sich überhaupt nicht mehr mit ihrer Roma-Vergangenheit, Roma-Geschichte verbunden. Das hängt damit zusammen, in Ungarn gab es 3 Einwanderungswellen von Roma und die Musiker sind quasi die erste Einwanderungswelle im 14. Jahrhundert. die kaum noch, also die selbst sprechen auch nicht mehr Romani. Und trotzdem grenzen sie sich selbst gegen die anderen Roma-Gruppen ab und verurteilen die als Kriminelle. Und das fand ich halt ziemlich interessant, dass da auch innerhalb dieser der ungarischen Roma, die halt alle verfolgt sind, trotzdem noch so ein Beißreflex in den einzelnen Gruppierungen vorhanden ist. Die Roma leben auch in Budapest schon eher gut, aber auf dem Land ist es besonders frappierend, in welchen Situationen die leben. Im Südwesten leben viele Roma, dort haben auch die ungarischen Garden teilweise in der unmittelbaren Nähe zu Roma-Siedlungen für ein Forint, was ein Bruchteil von einem Cent ist, Land gekauft von einem Bauern und dort Trainingslager aufgebaut, wo sie Tür an Tür mit den Roma-Siedlungen offenen Terror ausüben, indem sie durch die Stadt patrouillieren oder sogar Morde begehen, wie das vor einiger Zeit der Fall war. Da haben ungarische Garden Häuser angezündet und die Leute, die rausgerannt sind, mit Schrotflinten erschossen. Die ungarischen Garden sind paramilitärische Gruppierungen, die es gibt drei Garden, die funktionieren ähnlich wie Kameradschaften, sind stark hierarchisch organisiert, mit Dienstgraden und Abzeichen. Die sind von der Organisation her nicht so aufgebaut, dass nur Leute da drin sind, die sich ausdrücklich als Antiziganisten bezeichnen oder die offen mit Rassismus umgehen, sondern da sind auch Familienväter drin, die einfach nur Angst um ihre Kinder haben, weil sie eben diese Stereotypen, die überall in der Gesellschaft vorhanden sind, sie denken lassen, dass die Roma wirklich der Feind sind in diesem Land. Okay, dann hätte ich eine Nachfrage für dich. Und zwar, ihr hattet doch da auch Gespräche jetzt, sag ich mal, mit jüngeren Personen, auch die sich eher auf einem linken Lager zuordnen würden. Wie war von denen die Rückmeldung? Gibt es in Ungarn eine, ich sag jetzt mal, eine Antifa, die dagegen aktiv ist? Oder wie sieht es da jetzt dagegen aus? Gibt es Leute, die gegen diese ungarische Garde aktiv kämpfen? Ja, da muss ich jetzt etwas weiter ausholen. 2006 gab es eine linksliberale Regierung in Ungarn, die sämtliches Tafelsilber verscheuert hat und sich damit keinen guten Ruf eingehandelt hat. Und im Anschluss dazu kam es zu großen Krawallen in Ungarn, die über mehrere Monate gingen, auch in Budapest. Und das Problem ist, dass Radikalität in Ungarn sehr verpönt ist. Und selbst die Antifa dort besteht aus 50-jährigen Männern, die im Stillen Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen abhalten. Und selbst unter Studierenden in Ungarn ist Linkssein äußerst verpönt. Also selbst die Minderheit in Ungarn, die studieren, also es gibt durchaus Verbindungen der deutschen Minderheit an den Universitäten. Und selbst die sind eher auf der Seite der ungarischen Mehrheitsgesellschaft. Also es gibt de facto keine ernstzunehmende Opposition in Ungarn, weshalb es auch so leicht ist für Jobbik und Fidesz, diese äußerst rassistische Politik zu betreiben und die Propaganda zu bedienen. Noch eine weitere Frage, du hattest ja erzählt, die ungarische Garde, nochmal kurz eine Organisation, die auch von Jobbik, der offen faschistisch agierenden Partei, die dort mit 17% in den aktuellen Umfragen tangiert, mit der Fidesz, das ist die Regierungspartei von Viktor Orban, zusammen regiert in Ungarn. Von dieser Organisation geht in Dörfer, sagtest du, vor allen Dingen im Südwesten auch Ungarns, terrorisieren dort Sinti und Roma und bis hin zu wirklich Morden. Wie sieht es denn mit den staatlichen Stellen aus? Gibt es da Reaktionen? Wie handelt da die Polizei? Also man die Polizei in Ungarn ist sehr stark durchsetzt von schlecht gebildeten Menschen. Muss man ehrlich sagen, also der Lohn ist ziemlich schlecht in der Polizei, sodass es halt auch viele, viele einfache Menschen anzieht, sage ich mal. Und die Polizisten selber dürfen nicht Mitglied in politischen Parteien sein in Ungarn. Allerdings hat die größte Polizeigewerkschaft, die auch als offen rechts gilt, einen Sicherheitspakt mit Jobbik geschlossen. Und der Vorsitzende dieser Gewerkschaft kandidiert auch für Jobbik, sodass da die Polizei als Organ eher die Sache verschärft. Also da gab es auch diesen Montag eine Razzia in einem ungarischen Ort, die da so endete, dass mehrere Menschen, unter anderem Alte und Kinder, mit Platzwunden und mit Pfefferspray Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Leute, die mitgenommen wurden und verhört wurden, die kamen teilweise mit blutigen Nasen oder mit gebrochenen Armen aus der Polizeiwache raus. Also es war sehr schwierig, das Ganze noch als Razzia zu verkaufen. Anna, Ungarn ist Mitglied der Europäischen Union. Wie lässt sich diese Politik vereinbaren? Erstens mit den Grundwerten der Europäischen Union und, das hattest du vorhin auch schon angesprochen, es gibt den EU-Rahmenstrategie zur Integration der Roma, die von allen EU-Ländern umgesetzt werden muss. Was bedeutet das konkret? Vielleicht jetzt auch mal wirklich am Beispiel von Ungarn. Hat das überhaupt Auswirkungen auf Ungarn? Inwiefern ist da die Europäische Union nicht auch in der Kringschuld einzuschreiten? Ja, es ist eben nicht vereinbar mit den europäischen Werten. Das ist ziemlich offensichtlich. Wir haben tatsächlich das Glück, dass wir in der EU zumindest seit der Osterweiterung, also seit 2004, Leute haben, die der Meinung sind, okay, das ist ein europäisches Problem. Also bis 2004 wurde irgendwie gesagt, naja, das ist, sind wir in Roma, leben in anderen Ländern, ist nicht unser Problem. Aber spätestens, seit es auch eine Migrationswelle gab, ist Leuten in der Europäischen Kommission klar geworden, okay, wir müssen da irgendwie aktiv werden. Und ich würde auch behaupten, da ist auch wirklich die Überzeugung da, das ist nicht mit den europäischen Werten vereinbar. Und Sinti und Roma haben als EU-Bürger Rechte, die müssen wir durchsetzen. Jetzt ist es natürlich schwierig für die EU, die keine Kompetenz speziell in diesem Bereich hat, die Situation der Sinti und Roma in Ungarn signifikant zu verbessern. Was sie machen, ist eben zum einen, gab es einen Rahmenbeschluss gegen Rassismus, der zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass rassistische Akte stärker bestraft werden müssen in den Mitgliedstaaten. Also das ist zum Beispiel etwas, was zu der Frage irgendwie auch, wie die Polizei diese Morde an Sinti und Roma verfolgt hat. Das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo man auch vom Europäischen Gerichtshof hätte klagen können. Zum anderen gibt es die Richtlinie gegen Diskriminierung. Die wird von den Staaten nur sehr zögerlich umgesetzt. Und da würde ich sagen, ist es halt ganz wichtig, dass die EU da auch einfach stärker Druck ausübt. Also bisher, sie hat halt wirklich in Bezug auf die Orbán-Regierung weniger gemacht, als sie hätte tun können. Aber ich würde auch sagen, es findet viel hinter den Kulissen statt. Also es gibt jetzt gerade in Bezug auf die Rahmenstrategie, also um es kurz zu erklären, die EU hat gesagt, wir brauchen mehr Kohärenz in der Roma-Politik. Also wir haben die Situation, dass irgendwie eine Maßnahme gemacht wird im Bereich Bildung, die aber völlig konterkariert wird irgendwie von der Wohnungssituation. Und diese Maßnahmen müssen irgendwie stärker, müssen einfach kohärenter werden und die Staaten müssen auch untereinander stärker zusammenarbeiten. Und deswegen wurde gesagt, es braucht eben eine europäische Rahmenstrategie, die Staaten dazu anhält, nationale Strategien zu entwickeln, national kohärente Roma-Strategien. Und Ungarn hat eben so eine Strategie entwickelt, also das ist schon mal gut. Allerdings gab es eben bei der vorherigen Regierung, gab es ganz viele auch Mitspracherechte für Sinti und Roma, ganz viele Partizipationsrechte, die jetzt eben eingeschränkt werden. Also es gab zum Beispiel einen Ombudsmann, der wurde einfach abgeschafft. Und das, also macht sich das schon bemerkbar. Und die EU versucht Einfluss zu nehmen auf Ungarn. Aber es ist halt, also die Situation ist einfach auch richtig schwierig und es ist umso absurder, dass wir, wir haben halt eben, es ist ein europäisches Land oder ein EU-Land und wir haben eben eine Debatte mit Serbien. Da ist eben die Situation, in der serbische Sinti und Roma leben, würden wir eigentlich sagen, ist ein Asylgrund, weil ihre Situation ist desolat, aber die ist jetzt auch nicht schlimmer als die in Ungarn. Und also den Widerspruch, den hat die Europäische Kommission bisher noch nicht irgendwie auflösen können.